Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des libertären Podcasts mit dem Rückblick auf den Monat Oktober. Bevor ich euch das Programm der nächsten Stunde vorstelle, muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Im Oktober durften wir als A-Radio Berlin mit euch zusammen unser 10-jähriges Jubiläum in der Köpi feiern. Wir wollten uns nochmal bedanken bei Macker Massaker, Sarah Mares und Cara Delik, bei der Köpi und natürlich auch bei euch. Es war schön, dass ihr alle da wart und schön, dass wir uns mal zu Gesicht bekommen haben. Ebenfalls bedanken wollen wir uns noch bei allen, die unserer recht spontanen Einladung ins Bethanien vergangenes Wochenende gefolgt sind. Es gab zwei kurze Inputs zum Thema, wie, warum ist gerade Inflation, was hat das im Allgemeinen mit Kapitalismus zu tun und was sagt Vater Staat eigentlich so Sinnloses dazu. Danach wollten wir uns darüber austauschen, wie wir als Bewegung darauf bereits reagieren und weiterhin reagieren wollen und können. Ziel des Treffens war es auch, gemeinsam anarchistische Handlungsfelder für uns zu erschließen. Speziell als A-Radio wollen wir zu diesem Thema in den nächsten Monaten Audios beitragen und möchten uns dazu von euren Ideen, eurer Praxis und euren Fragen leiten lassen. Das war's mit den Danksagungen. Was wir noch loswerden wollten, war: Am 16.11. um 21 Uhr gibt's wie jeden dritten Mittwoch im Monat bei Studio Ansage die Live-Show vom A-Radio Durchbruch. Mithören könnt ihr auf der 88,4 MHz in Berlin und der 90,7 MHz in Potsdam. Falls ihr Fragen zur Sendung habt, Kritik oder Wünsche äußern möchtet oder einfach nur mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann tut das sehr gerne via Mail an aradio-berlin@riseup.com. Falls ihr uns lieber nur auf Social Media folgen wollt, dann findet ihr uns auf Mastodon unter @aradio_berlin@kollektiva.social und auf Twitter unter @aradio_berlin. Langsam nähern wir uns dem tatsächlichen Podcast. Diesen Monat stellen wir euch die Gruppe Cars of Hope aus Wuppertal vor. Ihr findet den ersten Teil einer Reihe zur Geschichte der anarchistischen Internationale mit verstecktem Hinweis auf das Treffen im Juli 2023 in Saint-Imier. Bevor ihr euch wieder eurem grauen Alltag widmen könnt, hört ihr noch unseren Evergreen, wo herrscht Anarchie. Ah, Moment, eins noch. Ich wollte mal wieder betonen, wie sehr wir Anarchistinnen uns nicht für tagesaktuelle Politik aus den Müllkanälen der Regierung interessieren. Aber es ist schon bemerkenswert, was sich Mensch hierbei gerade wieder alles anhören muss. Olaf Scholz will einen neuen Klimaclub gründen und zeigt mit dem Finger auf China. Emmanuel Macron will sogar 14 weitere AKWs bauen, um das Klima zu retten. Und Joe Biden, der kranke alte Mann, appelliert an den Charakter der WählerInnen, um die amerikanische Demokratie zu retten. Sorry, what? Stoppt den Nonsens, bildet anarchistische Medienprojekte. Ganz in diesem Sinn starten wir jetzt mit den News. Amsterdam. Milliardärsvilla besetzt. In Amsterdam haben GenossInnen die Villa des russischen Tech-Unternehmers und Milliardärs Alex Wolodz besetzt. Dessen Unternehmen Yandex ist nicht einfach ein weiteres Technologieunternehmen. Die Datensammlung des Unternehmens wird von Sicherheitsdiensten genutzt, um nach AktivistInnen zu suchen. Ihre Essens-, Liefer- und Taxidienste beuten eingewanderte ArbeiterInnen aus und blockieren jeden Versuch, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Der Hauptsitz von Yandex ist zudem in den Niederlanden registriert. In der Stellungnahme zur Besetzung heißt es: Wir besetzen diesen Ort, weil wir gegen diesen Krieg sind, gegen die Gier der Oligarchen und Milliardäre, gegen die Parasiten, die das Imperium erschafft. Mehr findet ihr unter enoughisenough14.org. Lorraine. Kennt ihr schon Blog Lorraine? Der Blog Lorraine praktiziert konkrete gegenseitige Hilfe und kämpft auf der Straße, und es ist auch ein Versuch, ein alternatives Kampfsystem zu entwickeln. Die Struktur ist eine Vereinigung, die ungefähr 200 Mitglieder jeden Alters umfasst und bezeichnet sich selbst als libertär, globalisierungskritisch, ökologisch und vertritt anarchistische Ideen. Im April 2022 hat ein Marsch für die Zukunft Hunderte von Menschen vereint, die in Nancy auf eine ökologische Notlage reagiert haben. Am 4. September wurden in Metz, Nancy und Commercy Hunderte von Werbetafeln abgeschaltet, die sonst die ganze Nacht eingeschaltet bleiben. Ende September wurden im Kohlekraftwerk Saint-Avaux im Département Moselle Transparente gehisst. DemonstrantInnen waren in diese Anlage eingedrungen, um gegen die Wiedereröffnung dieses stark umweltbelastenden Kraftwerks zu protestieren und forderten einen Ausstieg aus dem Kapitalismus. Jede Woche werden in Nancy, Metz und ganz Lothringen marode Suppenküchen organisiert. Wir schicken unsere solidarischen Grüße und sollten uns vielleicht eine Scheibe bei den Genossinnen abschneiden. Mehr Infos unter enoughisenough14.org. Kobane. Auf die Straße am Weltkobane-Tag heißt Schluss mit den Giftgrasangriffen. 10 Jahre Revolution in Rojava, 8 Jahre Befreiung der Stadt Kobane, zeigen wir, dass der Widerstand überall ist. Die türkische Armee setzt massiv chemische Waffen gegen die kurdische Befreiungsbewegung ein. In den letzten 6 Monaten sind über 100 KämpferInnen aufgrund dieser Angriffe gefallen. Kürzlich hat die Guerilla den Tod von 17 weiteren KämpferInnen aufgrund von Giftgas bekannt gegeben und Videomaterial veröffentlicht. Doch auch auf den Straßen unserer Städte war es in den vergangenen Monaten viel zu ruhig. Also lasst uns gemeinsam laut sein und das Schweigen sowie die Komplizinnenschaft der westlichen Länder bekämpfen. Auf die Straße am Weltkobane-Tag. Berlin. Der Preis ist heiß. Mobilisierungserinnerung für die Freitagsdemos, den anarchistischen Blog auf der Umverteilungsdemo und Texte erstens zur Inflation allgemein, zweitens zum Strommarkt und drittens zur Rolle der Europäischen Zentralbank. Die offene Versammlung zur Inflation, der Preis ist heiß, ruft jetzt jeden Freitag zur Demo vom Hermannplatz zum Cottbuser Tor auf. Beteiligt euch daran, endlich eine Mobilisierung ohne autoritäre Krisenlösung, sondern für eine Organisierung und einen Widerstand von unten aufzubauen. Ihr könnt ganz einfach mitmachen, indem ihr zum Beispiel plakatieren geht. Plakate gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Kommt freitags auf die Demos, 17 Uhr Infotisch und 18 Uhr Demo vom Hermannplatz zum Kotti. Und am 12.11. in den anarchistischen Blog auf der Umverteilen-Demo. Mehr Infos unter kontrapolis.info. Philadelphia. Mumia Abu-Jamal wird ein neues Verfahren verweigert. Bereits am 26. Oktober 2022 wurde von einer Richterin am Common Pleas Court ein Antrag auf einen neuen Prozess gestellt, mit dem Mumia Abu-Jamal verfassungsrechtliche Ansprüche zurückgewiesen wurden. Abu-Jamals Verteidigungsantrag erhielt neu entdeckte Beweise, die in den Akten der Staatsanwaltschaft selbst vergraben waren. Diese Beweise dokumentieren, dass wichtige Zeugen Geld für ihre Aussagen versprochen bekamen und dass sie in anhängigen Strafverfahren bevorzugt behandelt wurden. Die Petition dokumentiert auch die abscheuliche und verfassungswidrige Praxis, schwarze Geschworene während Mumias ursprünglichen Prozess auszuschließen. Rassismus ist und bleibt der Elefant im Raum. Mumia Abu-Jamal hat bisher 42 Jahre im Gefängnis verbracht und ist mittlerweile 67 Jahre alt. Mumia Abu-Jamal ist ein Rundfunkjournalist und international anerkannter Autor. Mumia Abu-Jamal verbüßt eine lebenslange Haftstrafe in Mahoney in Pennsylvania. Mehr Infos unter leonardpeltier.de. Keine Idylle im Urlaubsparadies. Sharm el-Sheikh. Proteste gegen die am Sonntag beginnende Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh werden wie erwartet bereits im Vorfeld unterdrückt. 2013 hat der jetzige Präsident Abdel Fattah al-Sisi mit Hilfe des Militärs gewaltsam an die Macht geputscht und sich im folgenden Jahr zum Präsidenten wählen lassen. Frauen, Geflüchtete, ArbeiterInnen und Personen der LGBTIQ+-Community werden seither zunehmend von Einsatzkräften verfolgt oder ihre Rechte beraubt. Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit wurden fast vollständig abgeschafft. Die Zahl der unter al-Sisi inhaftierten politischen Gefangenen beläuft sich vermutlich auf über 60.000 Menschen. Immer wieder gibt es Berichte von Folter und außergerichtlichen Tötungen in den Gefängnissen. Der Philosoph und Journalist Alaa Abdel Fattah, der wegen seines Aktivismus seit 2011 nahezu durchgehend inhaftiert war, trat im April in den Hungerstreik, um sich für die Rechte der politischen Gefangenen einzusetzen. Er hat angekündigt, zum Beginn der COP27 auch das Trinken einzustellen. Mehr Infos unter www.jungewelt.de. Berlin. Brownie Eviction Threat. Hier ein paar Zeilen aus einem Unterstützungsaufruf des mittlerweile unter Räumungsgefahr stehenden Hausprojektes Brownie in Berlin-Neukölln. Zitat: Unsere Existenz als Haus und Gemeinschaft wird durch den gierigen Vermieter Hakusin und seine Firma Maddox bedroht. Darüber hinaus betrifft die Wohnungskrise kleine Läden, Menschen aus der Arbeiterinnenklasse und alle, die die Stadt am Laufen halten, da die Mieten immer unbezahlbarer und Sozialwohnungen kaum noch verfügbar sind. Da die meisten von uns unter den Folgen des Systems leiden, glauben wir, dass der einzige Weg, dies zu bekämpfen, ein kollektiver Weg sein kann. Wir als Gemeinde Brownie werden diese Entwicklung nicht verschweigen und uns nicht verdrängen lassen, ohne den Kampf gegen die reichen AggressorInnen aufzunehmen, die das Fundament unseres täglichen Lebens, nämlich unser Haus, angreifen. Mehr Infos auf kontrapolis.info. Christian Lindner findet eine Villa. Berlin. Christian Lindner bevorzugt gehobene Lebensstandards. Das ist kein Geheimnis, er lässt ja gern die ganze Republik dabei zusehen. Lindners Porsche, Lindners Hochzeit auf Sylt. Deutschland kennt die Vorlieben des Bundesfinanzministers. Es verwundert also wenig, dass Lindner auch beim Kauf einer privaten Immobilie nicht im günstigen Segment gestöbert hat. Januar 2021 soll Lindner ein Haus im Berliner Stadtteil Nikolassee erworben haben. Angeblicher Kaufpreis 1,65 Millionen Euro. Wir gratulieren zum Einzug und fordern Feed the Poor, Eat the Rich. Mehr Infos auf www.süddeutsche.de. Kleinbus fährt los aus Wuppertal. Über 14 Stunden Fahrt haben die Freundinnen von Cars of Hope vor sich. Sie sind auf dem Weg in die Ukraine. Seit Beginn des Krieges unterstützen sie Aktivistinnen und andere Menschen vor Ort. Wir wollten von ihnen wissen, was sie genau machen. Cars of Hope ist eine Geflüchtetenorganisation, beziehungsweise mittlerweile machen wir generell humanitäre Hilfe in verschiedenen Bereichen. Wir sind in Wuppertal hauptstationiert, beziehungsweise hier haben wir unser Lager und treffen uns meistens hier. Und wir machen seit 2015 humanitäre Hilfe halt in ganz Europa. Das war eigentlich in 2015, als viele Menschen über die Balkanroute nach Deutschland kamen. Und die Grenzen wurden schon sehr schnell eigentlich immer mehr zugemacht. Dann entstand Idomeni. Davor waren wir aber schon an der slowenischen Grenze und auch in Ungarn. Ja, es ist eine selbstorganisierte Gruppe, die da dann angefangen hat zu arbeiten. Und das haben wir bis Corona eigentlich ständig gemacht. Während die ersten 2 Jahre von Corona waren wir nur noch zweimal auf Lesbos. Wobei man sagen muss, einige für mehrere Monate. Ja, als jetzt der Krieg anfing, hatten wir Anfragen von Leuten, die wir von Leuten aus Osteuropa, die wir kannten. Dann sind wir einmal dahin gefahren, um uns mit Leuten auszutauschen und haben dann angefangen, eine kontinuierliche Versorgungslinie aufzubauen. Wir verteilen Medikamente, Nahrungsmittel, medizinisches Equipment. Ja, die Versorgungslinie sieht so aus, dass jeden Monat ein Transport Richtung Ukraine geht. Ab und zu sind wir dabei, wenn Sachen verteilt werden. Ab und zu machen auch Genossen vor Ort das, weil wir dann halt weniger Zeit haben und relativ schnell wieder zurück müssen, weil das Reisen gerade in Nähe der Front ist relativ aufwendig, weil es gibt überall Checkpoints und du brauchst halt dann sehr viel Zeit. Die Situation in der Ukraine ist aus unserer Perspektive oft unübersichtlich. An vielen Orten wird Hilfe benötigt. Die Freundinnen waren an verschiedenen Orten unterwegs und haben viel erlebt. Wir waren in Lviv, wir waren in Kiew, wir waren aber auch nah an der russischen Grenze in Oblast Charkiw. Ja, da haben wir also viel mit Menschen gesprochen, viele Sachen verteilt. Im Moment ist ja auch der Stromausfall ein Thema, wodurch wir beschäftigt sind mit Powerstations und solche Sachen. aber auch Taschenlampen, Kerzen und so weiter. Ja, das ist schon relativ heftig. Wir kamen letzten Monat, also in Oktober, auch unter Beschuss. Ja, man erlebt also auch Sachen, die sind nicht so schön. Für die Menschen ist es aber sehr wichtig, auch, dass man da präsent ist, weil sie halt auch sagen, so, wir haben oft das Gefühl, wir werden vergessen, und in dem Moment spüren wir, das ist nicht so. Also der persönliche Kontakt mit Menschen, gerade die noch an der Front sind, ist auch sehr wichtig. Vielleicht kann ich dazu noch schildern, dass wie näher du an der Front kommst, wie größer die Anzahl von älteren Menschen ist, die einfach keinen Sinn drin gesehen haben, um zu flüchten und mit 70, 80 in Westeuropa eine neue Existenz aufzubauen. Und was sehr auffällig ist, auch Menschen, die wenig Geld haben, die zum Beispiel kein Auto haben, für denen das gar nicht so einfach ist, um da wegzugehen. Ja, für mich war ein krasses Erlebnis zum Beispiel, wir haben Vorräte zu einem Kinderkrankenhaus, Krankenhaus in Charkiw gebracht. Das ist ein paar Wochen her jetzt. Und als ich die Tür aufmachte, guckte ich direkt in das Gesicht von zwei Kindern, so rund die 10 Jahre alt, würde ich schätzen. Und dieser leeren Ausdruck in den Augen, so irgendwie ganz traurig. Und es war für mich zum Beispiel härter als der Moment, wo wir unter Beschuss standen. Aber auch das war natürlich keine schöne Erfahrung. Man hat so gemerkt, wie die Mörser immer näher kommen. Also die Einschläge, das Geräusch auch dementsprechend lauter wird. Da war eine ältere Frau bei uns am Bulli, als wir Sachen am Verteilen waren. Der Rest hatte sich schon in Sicherheit gebracht von den Leuten, die dort noch wohnen. Und die hatte richtig Angst, weil die brauchte dringend ein Herzmedikament. Und einer von den Leuten aus Kiew konnte ihr sehr beruhigen und hat dann auch beruhigend auf ihr eingewirkt, mit ihr zu sprechen, und hat währenddessen nach diesem Medikament gesucht. Weil wir haben natürlich jede Menge Medikamenten im Auto. Als es dann gefunden hat, hat sie die Frau quasi weggeschickt, so von bring dich in Sicherheit. Dann sind wir auch eingestiegen und Kilometer weitergefahren zu einem anderen Stadtteil. Das war in Kupiansk. Das ist auch nicht so weit von der russischen Grenze. Ja, und haben dann da weiterverteilt. Aber es war sehr beeindruckend, wie sie es schaffte, um diese Frau zu beruhigen und auch das Medikament noch gefunden hat. Und der Rest der Gruppe auch bewusst draußen stehen geblieben ist und sich nicht schon im Auto gesetzt hat, wodurch auch wir quasi Ruhe ausgestrahlt haben, obwohl wir innerlich natürlich sehr angespannt waren, weil die Einschläge schon sehr nah waren. Das Erlebte zu verarbeiten ist in solchen Situationen besonders wichtig. Durch ihre langjährige Arbeit, auch auf der Balkanroute, haben sie für sich Methoden zur Bearbeitung belastender Situationen gefunden. Wir reden viel miteinander, auch schon vor Ort, quasi jeden Tag, nachdem wir unterwegs waren, wenn wir wieder zurückkommen. Einige von uns haben aber auch, das nennt man TechMed, das ist taktisches Medizin, Ausbildung gemacht im Sommer in Kiew. Da lernst du zum Beispiel, wie du Schusswunden behandelst, was du machst, wenn du Phosphorpartikel auf deiner Haut hast, damit wir uns quasi gegenseitig helfen können. Weil an der Front kann es natürlich dauern, vor dass da mal ein Krankenwagen hinkommt. Ja, und auch nach der Tour, also wenn wir wieder zurück sind, dass wir voneinander füreinander da sind, immer miteinander reden können. Wir haben mit Castle Hope auch durch die Arbeit auf der Balkanroute auch schon mal hier Kontakte gehabt mit Out of Action, und da haben wir uns auch ein paar Mal getroffen, wo wir uns ausgetauscht haben, weil auch da sind Sachen passiert, die echt schwer auszuhalten waren, und das war auch ganz gut. Also wir haben schon auch mittlerweile natürlich jahrelange Erfahrung ja in das Verarbeiten von Eindrücke, Bilder, die im Kopf entstehen, solche Geschichten. Hilfstransporte in die Ukraine sind nicht einfach. Die Hauptprobleme liegen dabei meist aber schon vor der Abfahrt. Der Zugang zu Orten nahe der Front hingegen scheint fast problemlos möglich zu sein. Wir gucken natürlich ein bisschen, was wir mitnehmen können und was nicht. Allerdings ist das bisher einfacher gewesen, als wir dachten, beziehungsweise wenn wir in die Ukraine reinreisen, die gucken, oder wenn wir dort einreisen und die sehen, dass wir eben halt Hilfsgüter mit dabei haben, lassen wir uns eigentlich relativ gut durch. Das heißt, wir haben weniger Schwierigkeiten, als wenn man zum Beispiel auf den Balkan fährt oder ähnliches, wo die dann schon genauer hinschauen, was wir mitnehmen. Das Schwierigste hier ist eigentlich das Organisieren der Sachen, dadurch, dass wir zum Beispiel bei Turnkeys darauf achten, dass sie zertifiziert sind, und diese extrem teuer sind, und die Frage des Besorgens der Sachen ist schwieriger als das dorthin bringen. Ja, also direkt an der Front brauchst du einen Passierschein. Den haben wir aber auch bekommen, zusammen mit den Genossen aus Kiew. Und wenn du den dann hast, vereinfacht das vieles und kannst du auch länger arbeiten, weil du mit diesem Passierschein auch nach Anfang der Ausgangssperre dich noch fortbewegen darfst draußen. Aber das geht relativ unkompliziert. Das hat, glaube ich, damit zu tun, so ein Passierschein, das ist eigentlich schon so eingerichtet, dass registrierte NGOs die bekommen. Da aber die NGOs nicht direkt zur Front fahren, sondern schon so 20, 30 Kilometer vor der Frontlinie quasi ihre Arbeit anstellen, geben sie den trotzdem und eigentlich auch sehr einfach, weil zum Beispiel die Behörden, wo wir das jetzt beantragen mussten, das war wirklich eine Sache von 10 Minuten und dann liefen wir raus mit den Scheinen, weil sie einfach wissen, dass die Leute, die dort leben, von alles abgeschnitten sind. Da ist natürlich auch die Versorgung komplett eingebrochen. Die Läden haben auch nicht mehr auf, weil die nicht beliefert werden. Und sie sind eigentlich froh mit jeder Gruppe, der da irgendwas macht. Für den Krieg in der Ukraine ist vorerst kein Ende abzusehen. Cars of Hope wird deswegen weiter jeden Monat Hilfsgüter in die Ukraine transportieren. Bis auf Weiteres sind wir viel damit beschäftigt, hier Spenden zu generieren, auf unterschiedlichsten Arten. Beispielsweise an Sachspenden, so brauchen wir jetzt für den Winter auf jeden Fall ganz, ganz viele Decken. Dann, wie vorher schon mal angesprochen worden ist, sind wir am Gucken, dass wir möglichst viele Powerstations auftreiben können. Aber auch so Sachen wie Kerzen oder Streichhölzer werden wir ganz massiv brauchen. Ja, Stirnlampen, Taschenlampen, Powerbanks, weil halt in immer mehr Orten der Strom immer öfters ausfällt oder sogar gar nicht mehr vorhanden ist. Und wir planen nach wie vor jeden Monat einmal zu fahren. Unterstützen kann man die FreundInnen auf vielfältige Weise. Sachspenden, Geld, ein Auto, alles wird gebraucht. Wenn es um Sachspenden geht, dann durch eine Mail an Cars of Hope vetal@gmail.com Und jetzt oder auch noch ans AZ Wuppertal schicken, beziehungsweise dort montags, nee, Voss. mittwochs und freitags abgeben. Und dann gibt es noch die Schmitz Katze, das ist eine anarchistische Kneipe in der Nordstadt in Wuppertal. Dort kann man das auch abgeben. Dann tun die das für uns zur Seite und dort können wir die Sachen abholen. Ansonsten haben wir noch eine Homepage und dort ist auch ein Spendenkonto hinterlegt. Ja, Geldspenden sind nach wie vor auch wichtig, weil es viele Sachen gibt, die Leute halt nicht haben, wie zum Beispiel Tourniquets. Aber für viele kriegsbedingte Verletzungen, wird zum Beispiel oft Verbandsmaterial benötigt aus Israel. Das hat auch fast keine. Und zwar die, weil es einfach am besten ist, was es so gibt. Und das Zeug ist halt sehr teuer. Und wir sind auch am Sparen für ein zusätzlichen Bulli, um quasi die Kapazitäten von den Transporten zu erhöhen. Mehr Infos zur Gruppe und alle Infos zum Unterstützen findet ihr auf carsofhope.org. Ein Mitglied der Gruppe schreibt außerdem Tagebuch. Wir verlinken euch die Artikel in den Shownotes und auf unserem Blog. Und wir werden neue Freunde, die sich täglich weiter ernähren. gehört habt ihr gerade Ich Sucht mit Nasser Asphalt. Im Oktober 2022 führten unsere Genossinnen von The Final Straw Radio auch im Hinblick auf das kommende Treffen in Saint-Imier ein Interview mit dem anarchistischen Historiker Robert Graham. Graham hatte 2015 bei AK Press in den USA mit We Do Not Fear Anarchy, We Invoke It, The First International and the Origins of the Anarchist Movement, ein Buch zur ersten Internationale veröffentlicht. Das Originalinterview ist fast 2 Stunden lang. Für diesen ersten Teil des geschichtlichen Hintergrunds zu Saint-Imier haben wir einen Part daraus zusammengeschnitten, um die Zeit bis zur Pariser Kommune unter die Lupe zu nehmen. Was? Ist schon wieder Weihnachten? Nein, es ist Saint-Imier. Free Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in Saint-Imier in der Schweiz, Juli 2023. Die erste Internationale, Teil 1, von ihrer Gründung 1864 bis zur Pariser Kommune. Die Internationale Arbeiterassoziation, die später als Erste Internationale Berühmtheit erlangen sollte, war die erste internationale Vereinigung von Arbeiterinnen. Yeah, it was basically a broad coalition of working class European people. Sie war im Grunde eine breite Koalition von Menschen aus der europäischen Arbeiterklasse. Es gab einige Frauen in der Internationale, aber wie bei vielen Organisationen des 19. Jahrhunderts wurde sie faktisch von männlichen Arbeitern und Intellektuellen geleitet. Diese stammten hauptsächlich aus 2 Gruppen. In England gab es in den 1830er und 40er Jahren die sogenannte Chartistenbewegung, die wirklich sehr radikal war. Es war damals, als die Idee des Generalstreiks erstmals entstand, der sogenannte Grand National Holiday. Es waren also altgediente Mitglieder der Chartistenbewegung an der Gründung der IAA beteiligt, aber auch jüngere GewerkschafterInnen, die an der Schaffung eines Netzwerks für internationale Solidarität zwischen ArbeiterInnen interessiert waren, wobei die internationale Organisation Dinge wie Streikfonds und andere finanzielle Unterstützung sowie politische Unterstützung für ArbeiterInnen auf der ganzen Welt bereitstellen würde. In erster Linie wurde sie aber in Europa organisiert. Across the world, but you know, primarily it was being organized in Europe. Then the other major group was the French workers, who were predominantly followers of the. Die andere große Gruppe waren die französischen ArbeiterInnen, überwiegend AnhängerInnen des französischen anarchistischen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon, der für den Mutualismus einstand. Der Mutualismus ist eine Form des Sozialismus, die im Gegensatz zu den staatlichen Formen, bei denen der Staat sozusagen alles besitzt und die Wirtschaft kontrolliert, aus einer ineinandergreifenden Föderation von ArbeiterInnen und Produzentengruppen sowie geografischen Gruppierungen besteht. Und diese Fraktion wollte, dass die Internationale als Vehikel für die Schaffung von mutualistischen Organisationen und Vereinigungen in ganz Europa diente. Um den Kapitalismus abzuschaffen, aber eben durch diesen allmählichen Prozess, in dem die ArbeiterInnen durch gegenseitige Solidarität und das Teilen ihrer Ressourcen ihre eigene Art von alternativen politischen Wirtschaftssystemen schaffen würden und wo der Staat und der Kapitalismus einfach irgendwann zusammenbrechen würden. Eventually the state and capitalism would kind of just collapse. Die Internationale setzte sich aus gänzlich verschiedenen Gruppierungen zusammen, die nicht nur unterschiedlichen geografischen und politischen Kontexten entstammten, sondern auch unterschiedliche Ansichten darüber hatten, wie eine befreite Gesellschaft zu erreichen ist. It took many years for the International to finally be founded. There were attempts to create an international in the 1850s, and then these attempts were renewed in the early 1860s, resulting in the foundation of the International. Es dauerte viele Jahre, bis die Internationale schließlich gegründet wurde. In den 1850er Jahren gab es erste Versuche, eine Internationale zu gründen. Diese Versuche wurden Anfang der 1860er Jahre wieder aufgenommen und führten zur Gründung der Internationale im Jahr 1864. Die bedeutendste avantgardistische Gruppe waren zu dieser Zeit die AnhängerInnen von Auguste Blanqui in Frankreich. Er war ein französischer Veteran der französischen Revolution von 1830 bis 1831 und 1848, der so etwas wie ein Jakobiner war. Die AnhängerInnen von Auguste Blanqui glaubten an diesen Ansatz einer Avantgarde, die eine Revolution anfachen und durchführen sollte. Sie zielten auf eine revolutionäre Diktatur ab, die dann die Gesellschaft umgestalten würde. Allerdings engagierten sie sich in der Internationalen erst etwa 5 Jahre nach ihrer Gründung. Die Mutualistinnen hingegen waren wirklich gradualistisch, wobei sie das, wofür sie eintraten, als eine Form der sozialen Revolution betrachteten. Sie waren jedoch der Meinung, dass diese mit gewaltfreien Mitteln zu erreichen wäre. Und das war etwas, was Proudhon nach den Revolutionen von 1848, an denen er beteiligt war, als Argument ins Feld geführt hatte, nämlich, dass die ArbeiterInnen die Kapitalistinnen und den Staat nicht mit Waffengewalt besiegen konnten. Das basierte auf den Erfahrungen der Revolutionen von 1848, die in ganz Europa ausbrachen. Es gab Revolutionen in Frankreich, in Italien, in verschiedenen Teilen des heutigen Deutschlands und der alten österreichisch-ungarischen Monarchie, die allesamt durch die Staatsmacht niedergerungen wurden. Für Proudhon lautete die Antwort also, wir müssen das System von innen heraus zerstören, indem wir uns schrittweise in Gegeninstitutionen organisieren. Für andere lautete die Antwort hingegen, wir müssen den Staat zerschlagen und die Kapitalistinnen enteignen, denn sonst werden sie uns einfach vernichten. Also muss es eine revolutionäre Auseinandersetzung geben. Zu diesen Gruppen gehörten nicht nur Marx und Engels, Blanqui und andere, sondern auch spätere Anarchistinnen wie Michael Bakunin. Bakunin war jedoch nicht mit dem Konzept der revolutionären Diktatur einverstanden. Er war dagegen. Er war der Meinung, dass diese sich selbst verewigen würde und dass die sogenannte Diktatur des Proletariats zur Diktatur der Blanquistinnen oder der Marxistinnen werden würde. Das Ergebnis beschrieb er als Kasernenregime, bei dem die Menschen unter dem Trommelschlag des Staates essen, leben und atmen würden. Stattdessen sollten sich die ArbeiterInnen in Verbänden organisieren, die in der Lage sein sollten, den Staat mit verschiedenen Mitteln zu bekämpfen, mit Generalstreiks, auch mit Enteignungen und, wenn es sein musste, mit dem bewaffneten Kampf. Und er war der Meinung, dass das kapitalistische Staatssystem niemals nur durch die Gründung von Genossenschaften, Kreditgenossenschaften etc. schrittweise zerstört werden könne. Gradually destroyed just through the establishment of cooperatives and credit unions and so forth. So this brings up kind of, we could call it a third current or faction. Das bringt eine dritte Strömung oder Fraktion ins Spiel, über die ich noch nicht gesprochen habe. Diese Leute wurden später Sozialdemokratinnen genannt. Und sie glaubten, dass man bei Wahlen kandidieren sollte. Jedenfalls dort, wo Wahlen abgehalten wurden und wo Arbeiter das Wahlrecht hatten. Man darf nicht vergessen, dass in den 1860er Jahren die Arbeiter kein Wahlrecht hatten. Ich meine, Frauen bekamen das Wahlrecht erst im 20. Jahrhundert, aber Männer aus der Arbeiterklasse hatten in den 1860er Jahren ebenfalls kein Wahlrecht. Es gab also Kampagnen für ein allgemeines Männerwahlrecht. Und man muss hier den Teil Männer mit einbeziehen, denn es waren Kampagnen für ein Wahlrecht für Männer der Arbeiterklasse, nicht für Frauen. Natürlich gab es auch andere, die sich für ein allgemeines Wahlrecht einsetzten, bei dem alle wählen durften, aber die vorherrschenden Kampagnen zielten auf das Wahlrecht für Männer aus der Arbeiterklasse ab. Einige der Mutualistinnen beteiligten sich auch in diesem Bereich. Sie stellten bei den Wahlen in Frankreich Anfang und Mitte der 1860er Jahre Kandidaten auf. Proudhon selbst lebte noch und schrieb einen langen offenen Brief an sie, in dem er darauf verwies, dass dies der falsche Weg sei und dass sie durch Wahlen nichts erreichen würden. Diese Ansicht wurde auch von Bakunin geteilt. Marx und Engels hatten hingegen eine Art ambivalenten Ansatz. Sie schienen zu glauben, dass revolutionäre Aktivitäten gerechtfertigt waren. Marx war öffentlich ein großer Befürworter der Pariser Kommune und das führte zu vielen Konflikten zwischen ihm und den britischen GewerkschafterInnen in der Internationalen, die beim besten Willen keine RevolutionärInnen waren. Aber gleichzeitig setzte sich Marx dafür ein, der Internationalen eine verbindliche Politik aufzuerlegen, auf das die Sektionen der Internationale in den verschiedenen Nationalstaaten politische Parteien der Arbeiterklasse gründeten, die dann die Staatsmacht anstreben sollten. Ob dies durch Wahlen oder auf revolutionärem Wege geschehen sollte, war in Marx' Schriften unklar. In seinem Aufsatz über die Pariser Kommune scheint er für einen revolutionären Ansatz gewesen zu sein. In vielen seiner anderen Debattenbeiträge, insbesondere innerhalb der Internationalen, schien er jedoch einen sozialdemokratischen Ansatz zu befürworten, bei dem die Macht durch Wahlen erlangt wird. It appeared that he was advocating a social democratic approach of obtaining power through electoral participation. We'll be right back. Wenn von wichtigen revolutionären Experimenten in der Vergangenheit die Rede ist, dann ist die Pariser Kommune stets dabei. Denn tatsächlich diente sie als Testfeld für diese verschiedenen politischen Ansätze, ebenso wie als Katalysator für Konflikte, die bereits in der Internationalen gärten. So the Paris Commune was in 1871, and up until but prior to the Paris Commune, you have to take into account the Franco-Prussian War. Die Pariser Kommune fand 1871 statt. Vor der Pariser Kommune gilt es jedoch, den französisch-preußischen Krieg zu berücksichtigen, der 1870 begann. Denn Napoleon schaffte es, sich in einen Krieg mit Preußen zu verwickeln. Preußen besiegte die französischen Truppen schnell. Und darauf gab es unterschiedliche Reaktionen in den verschiedenen Lagern der Internationale. Marx zum Beispiel war der Meinung, dass die ArbeiterInnen eine provisorische republikanische Regierung unterstützen sollten, die im Wesentlichen von der Bourgeoisie kontrolliert wurde. Bakunin vertrat die Ansicht, dass die Internationalistinnen und die revolutionären Sozialistinnen in Frankreich das durch die preußische Invasion entstandene Chaos ausnutzen sollten, um Volksmilizen zu bilden, die Macht auf kommunaler Ebene zu übernehmen und im Grunde einen aufständischen Guerillakrieg gegen die Preußen und gleichzeitig gegen die französische Bourgeoisie zu führen. Er hatte diese Art von Argumenten schon seit geraumer Zeit vorgebracht, denn er war der Meinung, dass es keinen Sinn habe, dass sich die ArbeiterInnen mit den RepublikanerInnen und den KapitalistInnen verbündeten, um die preußischen Invasionen zu vertreiben, weil sie am Ende genau das bleiben würden, was sie zu diesem Zeitpunkt waren, ausgebeutete Lohnsklavinnen. Stattdessen sollten sie die Gelegenheit nutzen, um eine echte soziale Revolution und Bewegung von unten zu schaffen, die nicht nur gegen die preußische Armee kämpfen, sondern die Kontrolle über die Produktionsmittel übernehmen und ein föderalistisches, sozialistisches System auf der Grundlage der von Proudhon und Bakunin propagierten Organisation von unten nach oben schaffen sollten. Die Vorstellung war, dass es Basiseinheiten geben sollte, wie eine Fabrik, eine Genossenschaft oder eine Kleinstadt oder auch den Bezirk einer größeren Stadt, sowie freiwillige Vereinigungen verschiedener Berufe und Branchen. Auf diese Weise würde ein komplexes, ineinandergreifendes Netzwerk von Organisationen entstehen, das die neue Wirtschaft bilden sollte. Um dies zu erreichen, war Bakunin der Ansicht, dass die ArbeiterInnen sich bewaffnen und den bewaffneten Kampf nicht nur gegen die preußischen Invasoren, sondern auch gegen die französische Bourgeoisie aufnehmen müssten. Und nur so könne man den Kapitalismus und den Staat tatsächlich abschaffen. Paris wurde von der preußischen Armee belagert und die Internationalistinnen gründeten Räte und Nachbarschaftskomitees in der ganzen Stadt, um Kriegshilfe zu organisieren und die Verteidigung von Paris gegen die preußischen Invasoren vorzubereiten. Aber sie gaben auch eine Reihe von Manifesten heraus, noch bevor die Pariser Kommune gegründet wurde, in denen sie dafür eintraten, dass die ArbeiterInnen die Werkstätten und die Kontrolle über diese übernehmen sollten, um die Umwandlung in eine sozialistische Wirtschaft durch ihre eigene direkte Aktion zu beginnen. Das Manifest, mit dem die Pariser Kommune ausgerufen wurde, war größtenteils von einem französischen Proudhonisten verfasst worden und enthielt daher ein Plädoyer für ein föderalistisches System. Und das Wichtigste am Föderalismus ist die Idee der Organisation von unten nach oben. Das Manifest sprach sich für die Schaffung revolutionärer Kommunen in ganz Frankreich aus, die sich miteinander verbünden und ein neues System mit einer im Wesentlichen mutualistischen Wirtschaft schaffen sollten. Die Kommune selbst hatte eine recht konventionelle Regierungsform. Es gab Abgeordnete für die Pariser Kommune. Es war also eine repräsentative Form der Regierung, keine direkte Demokratie. Die Kommune itself had a you know, a fairly conventional form of government. They elected deputies to the Paris Commune, so it was a representative form of government. It wasn't a direct democracy, and that's the other thing I should, you know, contrast at this point, is that the Proudhonists and the more revolutionary internationalists in France, for sure, their organizations were direct. Und das ist die andere Sache, die an diesem Punkt zu kontrastieren wäre, die Proudhonistinnen und die revolutionären Internationalistinnen, vor allem in Frankreich, waren direkt demokratisch organisiert. Beim Konzept der Organisierung von unten nach oben ging es also nicht nur darum, wie man die Gruppen von der lokalen Ebene und der Fabrikebene bis zur regionalen, nationalen und internationalen Ebene organisiert, sondern es ging auch darum, wie die Basisorganisationen an sich organisiert waren. So gab es Versammlungen, auf denen die ArbeiterInnen über die zu beschließende Politik abstimmen konnten. Und dann wählten sie Delegierte, die sich mit ArbeiterInnen aus anderen Fabriken oder Stadtteilen trafen, also auf regionalen und nationalen Konferenzen. Und so organisierten sie auch ihre Delegierten für die Kongresse der Internationalen, die bis 1869 stattfanden. Dann gab es ein dreijähriges Interregnum wegen des Französisch-Preußischen Krieges und der Pariser Kommune, aber sie wählten die Delegierten mit einem sogenannten imperativen Mandat. Das heißt, sie sagten ihren Delegierten, ihr habt ein Mandat, für diese Beschlüsse zu stimmen, für keine andere. Und wenn ihr euch nicht an das Mandat haltet, dann können wir euer Mandat sofort widerrufen und euch als Delegierte abberufen und durch jemand anderes ersetzen. Mit dieser Idee sollte sichergestellt werden, dass die ArbeiterInnen auf lokaler Ebene tatsächlich die sie betreffenden Entscheidungen trafen, statt VertreterInnen oder Delegierte zu wählen, die dann die Freiheit hatten, Politik zu machen und die Position zu vertreten, die sie für die ArbeiterInnen, die sie vertraten, für die beste hielten. Dies war auch ein Konflikt innerhalb der Internationalen, der nach der Pariser Kommune zum Vorschein kam, aber die Saat dafür war schon viel früher gelegt worden. Nach der Pariser Kommune versuchten einige der französischen Flüchtlinge klarzustellen, dass die Internationale ein System von Delegierten mit imperativen Mandaten haben sollte. Sie konnten abberufen werden, wenn sie sich nicht an die Mandate ihrer lokalen Organisation hielten. Marx war dagegen, ebenso wie Engels. Sie gehörten dem sogenannten Generalrat der Internationale an, der nach ihrem Willen wie eine Exekutivregierung funktionieren sollte. Und sie waren in den internen Debatten im Generalrat ganz klar gegen ein System der direkten Demokratie, bei dem die Delegierten der Nationalen Föderation in der Internationale bestimmen sollten, was ihre Mitglieder im Generalrat tun sollten. Das ist also ein sehr wichtiger Unterschied zwischen dem marxistischen Ansatz zu jener Zeit und dem mutualistischen bzw. anarchistischen Ansatz in Bezug auf die Funktionsweise der Basiseinheiten. Um auf die Pariser Kommune zurückzukommen. Es gab die Mehrheit der Internationalistinnen, die diese Form der Organisation mit Delegierten mit imperativen Mandaten befürworteten. Und dann gab es die Blankistinnen und andere, nennen wir sie Neo-Jakobinerinnen, die leider eine Mehrheit im Rat der Pariser Kommune bildeten. Natürlich waren sie nicht für abwählbare Delegierte. Sie glaubten, dass sie als Vertreter des Volkes agierten. Viele von ihnen glaubten noch an das Konzept einer revolutionären Diktatur. Sie richteten ein Komitee für öffentliche Sicherheit ein, das die französischen Internationalistinnen oder zumindest die Mehrheit von ihnen als konterrevolutionär denunzierten. They established a committee of public safety, which the French internationalists, or the majority of them, actually denounced as counter-revolutionary. For all concerned, the commune was brutally suppressed. Zum Leidwesen aller Beteiligten wurde die Kommune brutal unterdrückt. Zehntausende von Menschen wurden getötet und damit wurde der französische Part der Internationale dezimiert. Die meisten Internationalistinnen, die sich während der Kommune in Paris aufgehalten hatten, wurden getötet. Einigen von ihnen gelang es zu entkommen und viele von denen, die entkommen waren, wurden Anarchistinnen. Nicht wenige von ihnen landeten in der Schweiz, wo sie ihre eigene Sektion der Internationale gründeten oder versuchten eine Art Flüchtlingssektion der Internationale zu gründen. Die Flüchtlinge, die Überlebenden der Kommune, die Anarchistinnen wurden, sagten also, das ist also, was wir tun müssen. Wir müssen aus eigener Kraft zu den Waffen greifen, uns verteidigen, die Werkstätten übernehmen und eine soziale Revolution durchführen. Das war die Lehre, die sie daraus zogen. Es war dieselbe Lehre, die Bakunin daraus zog. Natürlich war er bereits vorher für diesen Ansatz gewesen. Er war sich im Klaren darüber, dass das Problem darin bestand, dass die revolutionäre Aktivität im Wesentlichen durch die Konzentration auf die Wahltätigkeit zerstreut und sogar entmündigt wurde. Es war der Versuch, eine Mehrheit im Rat der Pariser Kommune zu erlangen und dann gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen und statt, wie Bakunin und die französischen Flüchtlinge meinten, zu sagen, wir brauchen den Rat nicht zu bitten, eine Verordnung oder Direktive zu erlassen, die besagt, dass wir die Werkstätten übernehmen können. Wir können sie einfach übernehmen. Das war ihr Ansatz. Das war nun der erste Teil unseres geschichtlichen Rückblicks auf dem Weg nach Saint-Imier. Der nächste Teil folgt in einem der kommenden Countdown-Beiträge. Den Link zum kompletten Interview von The Final Straw Radio findet ihr wie immer auf unserem Blog unter aradio-berlin.org. Musikalisch begleitet haben uns dabei Rustuf mit ihrem Album Animal Fun. Yeah. Im Folgenden noch ein kurzer Aufruf von der Seite des International Women's Space zum 25. November. Hinweisen wollten wir euch noch auf den 25. November. Der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. An diesem Tag im Jahr 1960 wurden die Schwestern Mirabal in der Dominikanischen Republik für ihren politischen Aktivismus gegen Rafael Trujillos diktatorisches Regime ermordet. Im Jahr 1981 ernannten lateinamerikanische und karibische Feministinnen den 25. November zum Tag des Kampfes gegen Gewalt an Frauen und zum Tag des Gedenkens an unsere Schwestern und Freundinnen, die getötet wurden, weil sie Frauen oder Mädchen waren. Wir gehen an dem Tag jedes Jahr in Berlin auf die Straße. Schließ dich uns an oder protestiere auch in deiner Stadt. Inspiration and a twig on me lay. Then your Maria on a you. Then your tattoo got yin, so I see only the day. A yellow thing, a junior PM sona. Move on top, we don't let let you and I woo. Talk him and chow many. When you just loaded to your old choked out of a can I woo. Gongs on a sun, now like a song. Do the old not a peanut and now cherry bay. My real lip, yeah, shall I be? May it be now, could you have a chow theory shway? That G, yeah, one. Lumen Mary, sip it on door in my shawl peanuts, eh? Nine, yeah, nah, gaha. Menu jump to that one in a cell on now, nizzy. Okay, a cool menu see my pajale. But the yare, a menu, you naga and a sore, a menu, you bawari, a lender kind tart, a south child, you look on some yare, the yare, a pie. Me thousand a pound in real, a kusu summer piane, me bua me nale ye. But the yamu, shout justice, and don't let me your akange. Das war AIM vom Sampler Rap Against Junta aus Myanmar. Als nächstes hört ihr noch von Krank den Song Wüste und dann endet unser Oktoberrückblick völlig überraschend mit unserem Segment Wo herrscht Anarchie? Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer anarchistisches Radio Berlin. Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen. Seid ihr bereit für die Anarchie? Na, das wollen wir doch hoffen. Und welch besserer Ort, sie zu finden, als hier in unserer alternativen Presseschau, wo wir dem Wirken der Anarchie nachgehen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Anlässlich der Viennale findet sich im österreichischen Standard ein Artikel zum japanischen Regisseur Yoshida Kiyo. Zur entsprechenden Retrospektive schreibt die Zeitung: Eros, Anarchie, Anti-Cinema widmet sich den Filmen des prägenden und doch untergründigen Regisseurs der neuen japanischen Welle. Im Artikel wird einer seiner Filme beschrieben, Heroic Purgatory von 1970, der sich durch eine verworrene, aber detailgenau konstruierte Erzählstruktur auszeichnet. Auch Kichō Yoshida war damals mit einem zentralen Werk vertreten, Eros und Massaker 1969. Der Vorgänger von Heroic Purgatory erzählte in kaum weniger verrätselter Form von Traditionen des Anarchismus in Japan. Das macht richtig Lust auf mehr. Und was steht heute auf dem Programm? Bei der diesjährigen Viennale Retrospektive stehen die beiden genannten Filme gemeinsam mit Coup d'État 1973 als Trilogie im Mittelpunkt. Erkennbar wird darin eine Geschichte des japanischen Linksradikalismus und Antiimperialismus, die Kichō Yoshida zugleich als Spurensuche betrieb, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert eine Art fernöstlichen Frühsozialismus führte. Genau, die Spuren der Anarchie führen eben nicht nur nach Europa, sondern in alle Ecken dieser Erde. Die Westfalenpost schreibt: Das Theater für die Jugend aus Burghausen und das Apollo holen Dario Fos, bezahlt wird nicht, in die Gegenwart. Tja, also wer das Stück nicht kennt, hat definitiv was verpasst. Es gibt kein Theaterstück, das auf die heutige Zeit mit ihren steigenden Preisen und Inflation, sowohl was den Inhalt als auch was die Lösung angeht, so passend ist wie bezahlt wird nicht. Der italienische Literaturnobelpreisträger Dario Fo schrieb seine Farce im Jahr 1974. Die Westfalenpost schreibt weiter: Er war Sozialist mit einem Hang zur Anarchie und glühender Antifaschist, der mit seiner Art von Humor selbst vor vermeintlich Großen nicht zurückzuckte. Wenn die Preise zu hoch sind, dann wird eben nicht bezahlt. Direkte Aktion in Reinform. Und auch die Cops kriegen eins auf die Mütze. Wunderbar. Unter dem Titel »Warum Eigenverantwortung links ist« widmet sich die Zeit einem möglicherweise kontroversen Thema. Im Teaser heißt es dann: »In Krisenzeiten rufen Linke besonders laut nach dem Staat. Eigenverantwortung gilt ihnen als libertär oder gar rechts. Dabei ist diese eine urprogressive Tugend.« Ja, das Thema ist deswegen komplex, weil Parteien wie die FDP den Begriff als Feigenblatt für den neoliberalen Rückzug aus der erkämpften Unterstützung vulnerabler Personen missbraucht. Was sagt der Artikel denn zur sozialistischen Linken sonst? In seinem Essay »Postlinke Anarchie« aus dem Jahr 2014 hält der, an anderer Stelle gerne auch mal irrlichtende, Anarchist Jason McQuinn fest: Wo auch immer die sozialistische Linke im Organisieren und Übernehmen der Macht erfolgreich war, reformierte und rehabilitierte sie bestenfalls den Kapitalismus oder aber errichtete schlimmstenfalls neue Gewaltherrschaften, viele mit mörderischer Politik, einige mit den Proportionen von Genoziden. Ja, das ist leider so. Gibt's dazu auch Alternativen? Die freiheitsliebenden Anarchisten gründeten indes im schweizerischen Saint-Imier die vielgestaltigere, widersprüchlichere, dezentrale, zwischen Kommunitarismus und Individualismus schwankende, entsprechend weniger. Tja, aufgrund der Bezahlsperre wissen wir nicht, wie der Satz weitergeht, aber das soll uns nicht daran hindern, einen passenden Schluss zu finden. Wie wär's mit: Die freiheitsliebenden Anarchisten gründeten in Saint-Imier die entsprechend weniger dogmatische und auf den Parlamentarismus fixierte Alternative der antiautoritären Internationale. Aber im Zweifelsfall sucht euch einfach selbst eine Lösung aus. Anarchie ist Selbstmachen. Zum Schluss wenden wir uns David Graeber zu. Denn in gleich zwei Zeitungen ist der 2020 verstorbene Anthropologe und Soziologe Thema. Thomas Wagner schreibt in der WOZ und bezieht sich konkret auf die Themen Exodus und Anarchie. Er beginnt mit einem zentralen Moment in der Menschheitsgeschichte. Sobald der Staat die Bühne der Weltgeschichte betrat, brachte er zugleich auch seine Widersacherin hervor, die Anarchie, die Idee einer von Herrschaft befreiten Gesellschaft. Menschen, die ihre Freiheit zu schätzen wussten, wollten sich der Herrschaft nicht beugen. Seit die ersten Staaten im 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung in Mesopotamien ihre repressive Seite zu zeigen begannen, suchten Menschen, wo sich die Möglichkeit bot, das Heil in der Flucht und gründeten fernab der Herrschaftszentren eigene Gemeinwesen. Die frühen AussteigerInnen zogen sich in Gebiete zurück, die unübersichtlich, unwegsam, für die intensive Bodenbearbeitung ungeeignet und daher vor Soldaten, Sklavenjägern und Steuereintreibern geschützt waren. Undurchdringliche Wälder, schwer zugängliche Gebirge, Sümpfe und Moore, trockene Steppen, lebensfeindliche Sand- und Eiswüsten, abgelegene Inseln und zuweilen sogar das offene Meer. Über piratische Gesellschaften gäbe es noch viel zu lernen und zu erfahren. Es ist Zeit, die vergessenen und verdrängten Kapitel der Globalgeschichte der demokratischen Idee ins allgemeine Bewusstsein zu heben. Der westliche Alleinvertretungsanspruch in Sachen politische Partizipation jedenfalls ist nicht haltbar. Im Freitag geht es um Grabbers posthum erschienener Essay. Einen Westen hat es nie gegeben. Zu genau diesem Thema, aber auch um eine Werbung für die Anarchie an sich. Der Artikel beginnt so. Viele kennen noch den Sponti-Spruch, Anarchie ist machbar, Herr Nachbar. Ja, oder Frau Nachbar. Skeptische Zeitgenossen wenden dagegen ein, dass Menschen nun einmal jemanden bräuchten, der ihnen sagt, wo es lang geht. Oder wie David Graeber selbst es sagen würde. Wenn du in einem Haushalt aufwächst, in dem Anarchismus als vernünftige politische Philosophie gilt, ist es fast unumgänglich, dass du selbst Anarchistin wirst. Denn ich sehe das so. Die meisten Menschen halten den Anarchismus nicht für eine schlechte Idee. Sie denken, es ist eine verrückte Idee. Natürlich gäbe es keine Polizei, keine Gefängnisse und alle wären nett zueinander. Das wäre großartig. Klar, träumen weiter. Dem können wir nur zustimmen. Anarchie ist der Wahnsinn.